Barakallahu fikum. Wir haben gestern begonnen mit der dritten Mas'ala von Masail al-Jahiliyya. Der dritte Punkt, die Eigenschaft und Art der Kuffar in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch in unserer Zeit ist, dass Gehorsamkeit gegenüber dem Führer, gegenüber dem Emir oder dem Imam, das ist für die Mushrikin Erniedrigung gewesen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihnen in dieser Sache unterschieden, indem Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, Gehorsamkeit, ja? Gehorsamkeit gegenüber dem machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist, er sagt, ja, aber ich bin Emir, ich befehle. Später haben sie den Propheten Sallam gefragt. Darüber der Prophet hat gesagt, hättet ihr oder wärt ihr ins Feuer gesprungen, wäre das das wahre Feuer für euch. Wäre das das Feuer des Jahannams für euch. Weil in klaren Sachen, die haram sind, die Allah verboten hat, da gibt es keine Gehorsamkeit. Niemanden. Ja, nicht Emir, nicht Imam, nicht Sheikh, nicht Vater, nicht Mutter, niemanden. Ja? Sachen, die klar sind, haram sind, halas, da gibt es keine Gehorsamkeit. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Sondern Gehorsamkeit ist in den erlaubten Sachen oder die vorgeschriebenen Sachen der Scharia nach. Barakallahu fikum. Naam. Dann sagt Sheikh al-Hazimi, innama hiya fil ma'ruf, mimma ja'a bihi shara. أو كان مباها فإن كان مما جاء به الشرع مثل الصلاة والزكاة أو الجهاد فهذه طاعة لله أولا ثم طاعة لهم ثانيا. Ja, wenn es sich um Sachen handelt, die Allah vorgeschrieben hat, wie zum Beispiel das Gebet oder Zaka oder Jihad fi sabilillah, ja? Vorgeschriebene Sachen von Allah, dann ist das was? Dann ist das erstens Gehorsamkeit gegenüber Allah und zweitens gegenüber dem Herrscher, okay? Jetzt kommt der Herrscher, der Khalifa, der Sultan. Im Fernsehen kommt der Sultan und sagt, morgen beginnt Ramadan. Wir haben Beweise, dass Neumond gesichtet worden ist. Neumond, Hilal. Hilal wurde gesehen, morgen beginnt Ramadan. Halas, Allah hat dich mit nichts anderem beauftragt, als dass du gehorchst dem Herrscher. Morgen beginnt Ramadan, halas. Nichts anderes interessiert dich mehr. Ja? Oder morgen ist Eid, Bayram ist morgen. Was ist deine Aufgabe? Allah, du gehorchst, morgen ist Eid. Ja? Nimmst du weiße Kleider, kommst du morgen schön, mashallah, Parfum. Ja, das ist deine Aufgabe. Ja? Oder Jihad, der Herrscher ruft auf, Mobilisation, bekommst Brief in Postkastel. Ja? Wir greifen Griechenland an. Zum Beispiel. Oder Italien. Du bekommst Brief, halas. Fertig. Wir reden von einem islamischen Staat. Ja? Okay? Und wir wollen auch in einen islamischen Staat, wo? In unseren muslimischen Ländern. Ja? Wenn die Ulema, die Gelehrten, oder die Da'ia von islamischen Staat sprechen, dann sprechen die sich von einem islamischen Staat in muslimischen Ländern. Keiner sagt, wir wollen jetzt Scharia in Frankreich oder Scharia in Britannien. Ja? Wir werden unseren Hof zuerst sauber machen, inshallah. Aber die Kuffar wollen das auch nicht. Ja? Die wollen das nicht. Die erlauben das nicht. Ja? Auch wenn das ganze Volk sagt, wir wollen Islam, die werden eine, subhanallah, die werden Armee schicken, um die Muslime davon abzuhalten. Und das werden sie immer machen. Aber die Muslime sind leider zu dumm, zu blöd, um diese Sache zu verstehen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? In den 90er, Anfang 90er Jahre in Algerien zum Beispiel, die sogenannten Islamisten haben die Parlamentarwahlen gewonnen. In Algerien. Ja? Über 90% alle wollen Islam. Islamische Regierung. Ja? Von heute auf morgen die Murtadin in Algerien zusammen mit der französischen Armee, ja, greifen ein in Frankreich und richten ein Massaker an. Ja? Tausende und Tausende Menschen werden getötet dabei. Ja, da ist das nicht Demokratie? Ja, Demokratie. Ja? Die Menschen haben diesen Islamisten gewählt als Präsident. Halas, die Menschen wollen das. Lasst ihn. Nein. Wenn es sich um Islam handelt, da gibt es keine freie Meinungsäußerung. Auch jetzt in Ägypten. Mursi, so wie er ist, halt. Wir wollen jetzt nicht über Mursi reden, haben wir keine Zeit dafür. Ja? Mursi wird gewählt als Präsident. Er denkt pro-islamisch. Ja? Er hat diese ganzen aus den Gefängnissen, diese ganzen Islamisten, politische Gefangenen, hat er freigelassen. Es wurde ein lockerer Staat sozusagen. Chaotisch wurde es. Ja. Was haben sie gemacht? Sie haben Militärputsch gemacht. Mursi haben sie eingesperrt. Haben Tausende von Menschen getötet in ein paar Tagen. Warum? Wo ist da die Demokratie? Wo ist da die Freiheit? Die Leute haben einen sogenannten Islamisten gewählt. Was ist los? Wo ist das Problem? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Allahu musta'an. Der Herrscher, wo wir schon dabei sind, der Herrscher. Der Herrscher, in einer anderen Überlieferung, das haben wir eh gestern erwähnt, Barakallahu fikum. Ja? Das erwähnen wir jetzt, inshallah, dann noch einmal. Wenn zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wenn du bei deinem Herrscher etwas siehst, was du nicht magst, wenn du siehst etwas, was du nicht magst, dann mach Sabur. Dann mach Sabur. Was ist diese Sache, die du nicht magst? Auf einer Seite hast du bei deinem Herrscher, der Khalifa, der Sultan, hast du etwas gesehen bei ihm, das gefällt dir nicht. Schlecht. Aber der Prophet sagt, du musst Sabur machen, dich gedulden und gehorchen. Weiterhin, auch wenn er einige Sünden macht und sowas, wenn er Sünden macht, du musst trotzdem gehorchen und brav sein und nicht gegen ihn arbeiten, sondern für ihn arbeiten, für den Staat arbeiten, für die Dawla, Islamie. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was ist diese Sache? Wer kann mir das sagen? Weil ihr wisst, in einem anderen Hadith sagt der Prophet, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Wer von euch etwas Böse sieht, er soll es mit seiner Hand ändern. فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِيَ فَبِلِسَانِ. Wenn er das mit seiner Hand nicht ändern kann, verändern kann, dann mit seiner Zunge, dass du redest. Es ist los, dass du das فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِيَ فَبِكَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ. Und wer das auch nicht kann, du kannst mit deiner Zunge diese Sache nicht verbieten oder dagegen ankämpfen, dann mit deinem Herzen, und das ist der schwachste Iman, der schwächste Iman. Ja. Okay, du siehst bei einem Herrscher etwas, was schlimm ist. Was machst du? In diesem Hadith sagt der Prophet, du musst Sabur machen, und in dem anderen Hadith sagt, wer etwas Böses sieht, er muss es verändern. Ja. Verändern, das gilt allgemein für die Bevölkerung. Okay? Das nennt man Al-Amr bil-Maruf wa Nahy anil Munkar. Ja? Das Befehlen vom Guten und das Abhalten oder Verbieten vom Bösen. Ja, das Böse verwehren. Aber bei einem Herrscher, sagt der Prophet, musst du Sabur machen. Gegen einen Herrscher darfst du nicht aufstehen. Du hast jetzt gehört, der Herrscher, er raucht. Ja? Der islamische Herrscher raucht. Oder er trinkt, hat getrunken. Ja? Oder er macht irgendeine Sache, die haram ist. Was machst du? Ja? Wir gehen auf Demonstrationen und stehen gegen ihn auf. Und nein, das ist haram, verboten. sondern du musst Sabr machen. Ja? Aber wenn der Herrscher Kufr macht, okay, Kufr, für den es Beweise gibt im Koran und Sunna, und dieser Kufr ist klar und deutlich, und es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten, dass das Kufr ist, ja, was ist dann? Dann ist ein anderer Hukum. Ja? Dann sind die Muslime ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten verpflichtet, diesen Kalifen oder diesen Sultan zu entfernen und einen neuen an seinen Platz, an seiner Stelle zu stellen. Ja. Und sagt Imam Malik, diese Wujub, Verpflichtung, das hängt von der, was? Von der Stärke und Möglichkeit der Muslime ab. Wenn sie die Möglichkeit haben, dann stehen sie auf gegen diesen Herrscher, entfernen ihn und bringen einen neuen Herrscher, der kein Kafir ist. Ja, und in unserer Zeit kennen wir einen Herrscher, der mit Scharia regiert oder der keinen Kufr begeht. Bei manchen muslimischen, in muslimischen Ländern, bei manchen Herrschern, Königen oder Präsidenten, nicht nur, dass wir einen nackt Minawaki den Islam sehen, eine Tat, die den Islam zerstört, sondern mehrere Taten, die den Islam zerstören. Ja? Sonst würden die Ulema nicht Bücher schreiben wie At-Tibyan, fi Kufri men a'an al-Amerikan. Ja? Kennen Sie das Buch? Ladet es runter, inshallah ta'ala. At-Tibyan, fi Kufri men a'an al-Amerikan. Klare Beweise vom Kufr von demjenigen, der Amerikaner unterstützt im Kampf gegen Muslime. Ja? Zum Beispiel. Oder Kawashi Fajaliyah, fi Kufri Daulat al-Saudiya. Ja? Zum Beispiel. Oder Demokratie, Dien. Wo man jebtegi gair al-Islami dienen, falayuk belamin. So heißt das Buch von Sheikh al-Maghdisi. Demokratie ist eine Religion. Und wer eine andere Religion will, außer den Islam, so soll sie niemals von ihm angenommen werden. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wo man jebtegi gair al-Islami dienen, falayuk belamin. Wo huwa fil akhirati min al-Khasirin. Und derjenige, der eine andere Religion will und nicht den Islam, sie wird niemals von ihm angenommen werden. Ja? Versteht ihr mich, Barik? Welche muslimische, in den muslimischen Ländern, Präsident, regiert mit Koran und Sunna? Nennt mir einen. Ja? Und wir wissen, wo Allah sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und diejenigen, die nicht mit dem regieren, was Allah offenbart hat, das sind wahre Kafirun. Jemand wird kommen und sagen, das ist diese Philosophie, kennst du schon. Kufr dune Kufr, das ist nicht das gemeint, damit die sagen wir, okay, nennt mir eine Armee, offizielle Armee in den muslimischen Ländern, die nicht gegen Scharia kämpft. Ja? Welche muslimische Armee ist, so, was heißt da muslimische, das sind Kuffar-Armeen. Aber ich sage Armeen in den muslimischen Ländern, offizielle Armeen. Welche ist die beste mit den besten Technologie, Kampfbereitschaft, Ausbildung, wer sind die besten? Na, Saudi sind nix. Saudi ohne Amerika ist nix. Türkei ist stark. Hat Türkei nicht ihre Soldaten in Afghanistan? Ja. Aber die kämpfen unter Flagge von Amerika gegen Taliban. Hanefiten, Taliban sind Hanefiten. Hanefi, befolgen Imam Abu Hanife. Ja. Und die türkische Armee, welche Mezheb befolgt sie? Ja, Mezheb Atatürk, nicht Hanefi. Ja. Verstehst du, Barakallahu fik? Mezheb Mustafa Kemal. Allah Mustan. Ägyptische Armee, welche Mezheb befolgt sie? Mezheb Firaun. Ja. Wallahi. Die Armee, welche Armee? Pakistanische Armee ist sehr stark, sie haben eine Atombombe. Ja? Welche Mezheb befolgen die Pakistaner? Zweifellos. Ja? Algerien, Mali. Welche? Französische Mezheb. Ja? Und keiner dieser Armeen kämpft. Fi sabilillah, die Sachen sind klar und deutlich, dass den Muslimen in diesen Ländern, ja, was? Pflichtgehorsamkeit ist oder nicht? Ja? Sicher nicht, barakallahu fiik. Sicher nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Kommen wir wieder, inshallah, ta'ala zurück. Was haben wir gesagt? Wenn eine Sache nach Scharia vorgeschrieben ist, wie das Gebet oder das Fasten oder Zekah, der Herrscher kommt zu dir nach Hause und sagt, was ist mit Zekah? Ah, wie sieht es aus bei dir? Und du sagst, ja, ich habe Rechnung gemacht, halt mit mir selbst, also diese, wie heißt das? Kalkulation. Echt? Kalkulation. Ja, Buchhaltung. Hat jemand ja. Buchhaltung gesagt? Buchhaltung. Ah, habe ich gesehen, okay, ich muss Zakat so und so viel zahlen. Yalla, bismillah. Ja, halas. Erinnert dich dann. Oder du sagst, na, ich habe, dieses Jahr hatte ich kein Geld, es gibt keine Zakat. Okay. Ja. Er ist für diese Sache zuständig. Zum Beispiel und andere Sachen, die vorgeschrieben sind. Wenn du da gehorchst, an erster Stelle gehorchst du automatisch Allah und an zweiter Stelle diesem Herrscher. Okay? Oder seinem Stellvertreter halt. Ja? Oder. Ja? Aber wenn es sich um eine Sache handelt, die Mubah ist, was bedeutet Mubah? Erlaubt. Nein, nicht erwünscht. Mustahab ist erwünscht. Mubah ist erlaubt, eine erlaubte Sache. Der kommt zu dir und sagt, ja, du musst dies oder das machen. Irgendeine welche Sache, die erlaubt ist, dann ist was? Dann, wenn du ihm gehorchst, dann gehorchst du automatisch Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa atiu Allah, wa atiu Rasul, wa ulil amri minkum. Gehorcht Allah und dem Propheten, alayhi salatu wasalam, und eurem Vorgesetzten. Ja? Er kommt zu dir, du bekommst einen Brief. Ja? Was ist los? Ich habe das doch ausgeschaltet, oder? Ja, Rabbi Alameen. Okay. Jetzt nochmals, inshallah. Entschuldigung. Was haben wir gesagt? Brief. Also, du kommst, bekommst Brief, du musst dich dort melden, okay? Und dann wirst du geschickt als Delegation in irgendein anderes Land, okay? Ja, die kommen und sagen, ah, wir brauchen jemanden, wir schicken ihn zu den Russen, nach Russland, und wir geben ihnen ein Ultimatum. Sie werden Islam annehmen, okay? Oder sie werden Jizya zahlen. Wenn sie alle beide nicht akzeptieren, wir schicken ihnen eine Armee. Mit Allahs Erlaubnis. Aber da bekommst du Brief, weil du kannst gut Russisch, kennst dich aus und kannst die Sache auf Russisch erklären. Du bist ein richtiger Da'ia. Okay? Du bekommst Brief, yalla, bismillah. Und du umarmst dich mit deiner Frau, mit Kindern. Ja? Und die schicken dich nach Russland als Da'ia. Musst du gehen? Du musst gehen. Der Herrscher hat dich geschickt. In Dawa. Oder die schicken dich nach China. Wir brauchen jemanden, der Chinesisch spricht, der Scharia kennt, Islam kennt und Chinesisch gut kann. Oder irgendeine andere Sprache. Ja? Du musst gehen. Du sagst, ja, aber die werden mich töten. Tja, was soll's? Ja? Können Sie das machen? Können Sie das machen. Aber du musst trotzdem dem Herrscher gehorchen, wenn er dich schickt. Er schickt dich nach Russland, du gehst zu Putin und sagst, hör zu, ihr nehmt Islam an. Ja, oder jetzt halt Jizya. Oder wir kommen inshallah ta'ala in ein paar Tagen und dann werden wir keine Ausrede mehr akzeptieren von euch. Ja? So war es früher, wallahi ladim. Ja? So war es früher. Aber die Muslime wollten das nicht. Ja? Die Muslime haben sich verwandelt in diese Benu Israel, ja, die zu Musa alayhi salam sagten, Len nesbira ala ta'amin wahidin. Ja? Wir können nicht mehr Sabur machen auf immer das gleiche Essen. Ja? Deswegen rufe deinen Gott. Sie haben nicht gesagt unseren, sondern deinen Gott, Musa, rufe deinen Gott. Yukhrij la mimma tumbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Subhanallah. Benu Israel sagen zu Musa, Musa, wir können nicht mehr Sabur machen, wir können nicht immer das gleiche essen. Was haben sie gegessen? Sie haben gebratenes Fleisch vom Himmel bekommen. Gebratenes Vogelfleisch. Baldırcın auf Türkisch. Ja, Baldırcın, ne? Ja. Haben sie bekommen gebratenes Fleisch vom Himmel. Ja. Vom Himmel. Die müssen nicht selber kochen, jagen oder irgendwas. Benu Israel, Allah subhanahu wa ta'ala macht mit ihnen Ikram. Ja, tut sie, wie sagt man das? Großzügig behandeln. Bekommen Fleisch vom Himmel. Sie sagen, wir können nicht immer das gleiche essen. Wir wollen, bitte deinen Herrn, er soll uns etwas aus der Erde geben. Zwiebel und Ades, also diese Linsen. Ja? Und Subhanallah. Musa sagt, ihr wollt das eintauschen, was besser ist, für etwas, was schlechter ist? Allah, ihr bekommt es, kein Problem. Genau so Muslime. Sie haben Izze verlassen. Stolz haben sie verlassen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Erniedrigung gegeben. Deswegen haben Muslime heute keine Heimat. Muslime haben keine Heimat. Muslime haben kein Land. Warum? Warum? Haben Muslime eine Heimat? Nein, sie haben keine Heimat. Wie Sheikh Jazuli das ganz gut beschreibt. Er sagt, nenn mir ein Land, wo Scharia regiert. Gibt es keins. Ja? Nenn mir ein Land, wo der Zalim für seinen Zulm, also zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, wo gibt es das? Nein, der Zalim ist der, der regiert. Allahu mustan. Und zur Rechenschaft werden nur die Schwachen gezogen, aber die Starken nicht. Ja? Wenn in Saudi-Arabien zum Beispiel solche schwachen Arbeiter, Pakistaner, Ägypter, Bengalis, wenn sie ein Problem machen, die machen sie fertig. Aber wenn ein Saudi ein Problem macht, nein, unantastbar. Als wäre ein Außerirdischer. Ja? Die letzten Exemplare von kann man nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib sagt Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, an-nasihatu li'a'imati al-muslimin mu'awanatahum ala al-haq wa ta'atuhum fihi wa tadhkiruhum bihi wa tanbihuhum fi rifqi wa lutfi. Nasiha zu den islamischen Herrschern oder Führern ist gleichzeitig Unterstützung ihnen in ihrer Herrschaft sozusagen, dass sie Gutes tun, dass du ihn unterstützt bei Haq. Er ist der Emir, der Herrscher, und du kommst und hilfst ihm, stellst dich bereit, sagst ihm deine Meinung, ja? Sagst ihm deine Meinung. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Erinnerst ihn daran, dass er mit seinen Untertanen, dass er Rahme hat. Das Erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeden Emir, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden geschickt hat, eine Gruppe von Sahaben in irgendeine Expedition, das Allererste, was er dem Führer gesagt hat, ja, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala in dir selbst und fürchte Allah, wenn es sich um deine Untertanen handelt. Die sind dir anvertraut worden. Deswegen pass bloß auf, wie du mit ihnen, dass du sie nicht in irgendeine Musibe, in irgendeine, irgendein Problem oder irgendeine Katastrophe, dass du sie fühlst. Ja? Omar radiallahu anhu, einer der Sahaba, Omar radiallahu anhu hat verboten, hat gesagt, auch wenn der Emir getötet wird und der zweite und der dritte, der darf nicht Emir werden. Warum? Weil er war so ein Typ, er rennt nur nach vorne in die Reihen der Kuffar. Ja? Damals haben sie gegen Perser gekämpft. Er achtet nicht auf, wer um ihn herum ist. Ja? Der rennt alleine nach vorne und tut die Reihen der Kuffar zerschneiden. Einfach, er rennt nach vorne und guckt nicht nach hinten. Ja? So weit er gehen kann, mit Allahs Erlaubnis, 100 Meter, 1 Kilometer, er rennt einfach nach vorne und erledigt jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Ja? So einer kann kein Emir sein. Warum? Weil die Leute müssen ihm folgen. Aber nicht alle sind gleich. Ja? Nicht alle sind gleich in ihrer Kampfbereitschaft. Manche, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen diese Qualität gegeben, dass sie nach vorne marschieren. Manche nicht. Ja? Aber sie müssen dem Führer folgen. Ja? Der Flagge. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen hat er gesagt, nein, er darf kein Emir sein. Weil er wird Hunderte und Hunderte werden getötet wegen ihm. Weil er nach vorne marschiert. Er achtet nicht, yalla, ich gehe nach vorne, yalla, bismillah. Ja, und die Leute folgen ihm. Und dabei gehen alle drauf. Deswegen, ja, das bedeutet nicht, er ist ein Zalim. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber er ist nicht für diese Sache geeignet. Das ist jetzt, dass wir nicht vom Thema ablenken, was sind die Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Wir reden hier allgemein von dem höchsten Emir, Khalifa oder Sultan. Ja? Darüber reden wir. Oder eventuell sein Naib. Stellvertreter, Barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Naam. Aywa. Und Nasiha unter anderem, oder Ehrlichkeit gegenüber einem Herrscher ist, dass man Dua für ihn macht. Ja? Dass man Dua für ihn macht. Dass du sagst, oh Allah, unterstütze unseren Sultan und helfe unseren Sultan und beschütze ihn und helfe seiner Armee und bestrafe seine Feinde. So haben die Muslime das in der Geschichte des Islams immer gemacht. Ja? Der Hodja geht auf Mimber, am Freitagspredigt, macht Hutba und am Ende sagt er, oh Allah, hilfe unserem Herrscher. Ja, unterstütze unseren Kalifen. Damals, der islamische Staat, die Grenze, überall war was, diese Figur, überall gab es islamische Armee, die haben auf den Staat aufgepasst und haben mit den Kuffar ihre Kräfte gemessen halt. Ja. Und der Herrscher war dafür zuständig, das ist sein Wajib. Ja. In unserer Zeit, die zum Beispiel Murjia, diese Makhdhulin, sagen, es gibt keinen Dschihad ohne Herrscher. Sagen wir, das stimmt. Einen Dschihad al-Talib, der Dschihad des Angriffs, dass Muslime einen Staat erobern oder ein Land erobern, das geht nicht ohne Herrscher. Ohne den höchsten Herrscher. Alle Muslime haben ihn als Herrscher akzeptiert. Dschihad al-Talib gibt es nicht. Oder zumindest in einer Wilaya. Oder zumindest in einer Wilaya, wie damals zum Beispiel Spanien war. Andalus. Sie war eine Wilaya und sie haben ihre eigene, was? Ihre eigene Führung haben sie gehabt. Na. Können Sie mir nicht folgen? Al-Muhim, inshallah ta'ala. Die Murji heute sagen, es gibt keinen Dschihad ohne Führer. Ja? Wir sagen, nein, nein, nein. Ein islamischer Herrscher kann kein Herrscher sein ohne Dschihad. Ja? Kann jemand, dass wir sagen, er ist der islamische Herrscher, er kann das nicht sein, wenn er keinen Dschihad führt. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Alle muslimischen Länder, die bei den Umam al-Mutahida sind, bei den Vereinigten Nationen, ja, haben sich von diesem Hukum im Islam, ja, es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei allen islamischen Gelehrten und bei allen Mazahib, dass das Wajib ist, ganz besonders für den Herrscher, vielleicht nicht für mich. Ich bin, ist Wajib für mich? Nicht, jener schwach, ich habe keinen Staat, ich habe kein Land, ich habe gar nichts. Aber der islamische Herrscher, er ist verpflichtet, ja, die Grenzen des islamischen Staates zu verteidigen und zu beschützen. Ohne Meinungsverschiedenheit. Ja? Wenn ein Herrscher, ein muslimischer Herrscher, er hat sich von dem Dschihad losgesagt, er kann kein islamischer Herrscher sein. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Deswegen kommen wir wieder zu der Frage, die heutigen Präsidenten und Herrscher der Muslime, ja? Diese ganzen Waffen und diese ganzen Armeen und diese ganzen, zum Beispiel regelmäßig werden jordanische Soldaten von den britischen Soldaten ausgebildet. Ja? Jetzt in Afghanistan, die afghanischen Murtadin, diese Kuffar, ja, werden ausgebildet von den Amerikanern, zum Beispiel. Okay? In Mali werden die Kuffar, diese Murtadin, diese abtrünnigen Kuffar, werden von den Franzosen trainiert. Okay? In Tschetschenien, diese Kuffar arbeiten zusammen mit den Russen. Ja? Training und. Okay, für was? Für was ist diese Armee? Sagt mir nur, für wen bereitet ihr diese große Macht vor? Ja? Diese ganzen Patriot-Raketen und dies und das und Bomben. Und für wen bereitet ihr, für was braucht ihr so viele Waffen und so viele militärische Stärke? Für wen? Wallahi, für denjenigen, der auch ein bisschen Verstand hat. Die Antwort wird ganz klar und deutlich sein. Für Islam, für Muslime, dass sie ja nicht aus ihrem tiefen Schlaf aufwachen. Weil wenn sie aufwachen, ja, kann dieses kleine Kätzchen sich schnell in einen gewaltigen Löwen verwandeln. Ja? Und er hat bereits begonnen, sich zu verwandeln. Ja? Und nicht nur Löwen, wallah. Es gibt Löwen und Tiger und Wölfe in der islamischen Armee. Und die werden Katastrophe machen, inshallah. Und den Kuffar, diesen Heuchlern, ja, wird das nichts helfen, diese ganzen Armeen. Ja? Zum Beispiel vor 3 Jahren, In Bosnien, okay? In Bosnien gibt es etwas, das nennt man die Serbische Republik, in Bosnien. Vor dem Krieg gab es das nicht. Jetzt gibt es, nach dem Krieg direkt haben sie eine Serbische Republik gegründet in Bosnien drinnen, okay? Und die Serben regieren dort, okay? 15.000 Jäger, 15.000 offizielle Jäger wurden angemeldet. Ja? Jeder hat bekommen ein Scharfschützengewehr und eine Flinte. Okay? Scharfschützengewehr, das ist ein, die sagen Jagdgewehr, das ist ein normales Militärgewehr, Armeegewehr, nur unten, die Patronen sind nicht 10, sondern sie werden auf 5 gekürzt. Du bekommst ein Magazin mit 5 Patronen und das ist ein Jagdgewehr. 5. Wenn es 10, dann ist es ein das darf man nicht, militärische. Das ist sowas von lächerlich. Allah, Al-Muhim, 15.000. 15.000. 15.000 Jäger. Habibi, wenn man sie in Afrika schickt, sie würden ganz Afrika, alle Tiere würden sie erledigen. Ja? Kein einziger Elefant oder Zebra würde überleben. 15.000 Jäger in Bosnien. Ja? Wenn ein Muslim, okay, Muslim im wahrsten Sinne des Wortes oder so ein halber, wenn er geht dort in die, um sich, also du gehst, brauchst eine Jagdlizenz, okay? Du bekommst keine Chance, dass du sie bekommst. Und wenn du noch einen Bart hast, dann hast du doppelt keine Chance. Dann kannst du davon nur träumen. Ja? Aber Serben, 15.000 bekommen Scharfschützengewehre und Flinten. Ja. Ich habe einen Bruder darüber gefragt, ich sage, Subhanallah, das ist wirklich großer Zulm. Ja? Und das ist offensichtlich, sind die Leute nicht blöd, sind die Leute blöd, die verstehen das nicht? Er sagt, Habibi, es ist sehr gut so. Ja? Es ist gut so. Ja? Diese ganzen Waffen, okay? Die muss man pflegen, oder nicht? Du musst sie immer pflegen. Metall hat einen großen Feind und der heißt Rost. Aha? Und das muss man immer pflegen und putzen und. Das brauchen Muslime nicht. Das würde alles verrosten. Aha? Aber die passen für uns darauf auf und inshallah eines Tages, wir gehen einfach und nehmen uns das und fertig. Ja? Und auch jetzt, Jordan, Syrien. Wenn du sagst Syrien, für den wahren Muslim, wenn du sagst Syrien, das Erste, was ihm einfällt, ist was? Kufrun billahi l'azim. Wenn du einen Muslim sagst, einen Syrer, von wo kommst du, Bruder, aus Syrien? Und wie ist dort? Wir dürfen über alles reden, aber nicht über die Regierung. Warum? Diese Dosis Angst von klein auf. Aber das ist jetzt vorbei. Ja, die syrische Regierung ist jetzt am Ende, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und denkt sie ja nicht, das Gleiche wird mit Irak, ist das schon auch passiert. Ja, dann kommt Jordanien dran und dann kommen die ganzen Länder in der Region dort dran, einer nach dem anderen. Ja. Ihre ganzen Waffen werden ihnen gar nichts mehr nützen. Ja. Wir sind mehr oder weniger außenstehende Zuschauer, die Sache nur analysieren. Im religiösen oder im politischen Sinne. Oder nicht? Aber so ist es. Syrien hat so viele Muslime getötet. Allah subhanahu wa ta'ala alam wie viel. Ja? Tausende und Tausende haben Hafiz al-Assad, ja, Vater von diesen Juden, ja, Bashar, die haben Tausende und Tausende Muslime getötet. Ja? Muslime, der lebenslänglich in seinem Gefängnis sitzt. Aber er hat nichts gemacht. Ja? Er will nur Muslim sein. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Die anderen arabischen Länder sind alle gleich. Es gibt keinen großen Unterschied. Ja? Dieser große Zulm hat sich heute in was verwandelt? Ja? In Thar. Also in Rache. Ja? In Rache, in Vergeltung. In Vergeltung. Frag die Syrer aus Hama. Aus Hims, Allahumustan, aus Haleb. Wie war es damals und wie ist es jetzt? Frag die einfache Bevölkerung. Alle werden dir sagen, wir wollen Scharia. Wir wollen Islam. Wir wollen nicht Demokratie. Wir wollen nicht das britische Gesetz, nicht das französische Gesetz, nicht irgendein chinesisches Gesetz. Wir wollen das islamische Gesetz. Das ist Scham. Das ist das gesegnete Land. Und wir Muslime haben... Nein, wir Muslime haben was gelernt? Wir haben aus der Geschichte gelernt. Ja? Wir haben unser Ders genommen. Alles. Wir haben verstanden, dass es für uns, wie Omar radiallahu anhu sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dieser Umma, hat den Muslimen, mit dem Islam hat er ihnen Stolz gegeben. Ja? Allah hat diese Umma stolz gemacht und ehrenhaft gemacht. Durch was? Durch Islam. Derjenige, sagt Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, derjenige, der Ehre und Stolz in etwas anderes sucht und nicht im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn erniedrigen. Ja? Und alhamdulillah, Muslime lernen langsam, dass es keinen Ausweg gibt für sie, außer durch Islam. Ja? Außer durch Islam. In einem islamischen Staat sowieso. Ja? Aber für dich als einzelne Person, du lebst nicht in einem islamischen Staat, du lebst jetzt irgendwo in Amerika oder in Südamerika oder lebst irgendwo in Alaska oder in was weiß ich wo, wenn du nach Koran und Sunna lebst, auch wenn alle Menschen um dich herum Kuffar sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich trotzdem ehrenhaft machen und Allah wird dich beschützen, ja? Und niemand wird dir was machen können. Wallahi, auch wenn du alleine bist. Du brauchst auch niemanden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Beschützer ist. Braucht man jemanden? Vorhin hat mich ein Bruder angerufen, irgendwo aus Deutschland, der hat irgendwelche Probleme. Was soll ich machen? Soll ich dies? Soll ich machen? Sag, Habibi, ja? Nimm Allah subhanahu wa ta'ala als deinen Helfer. Nimm Allah als deinen Helfer. Weil wenn Allah dir helfen will, wenn die ganze Dunya sich sammelt, um dir zu schaden, sie können dir nicht schaden. Aber wenn Allah dich im Stich lässt wegen deinen Sünden, dann wirst du keinen Helfer finden in dieser Dunya. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Es gibt keinen Helfer und keinen Unterstützer außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen nimm Allah als deinen Helfer. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas anvertraut, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht. Allah wird ihn nicht enttäuschen. Ja? Diese Worte haben ihn subhanallah, ich habe sofort gespürt durch das Gespräch, diese Worte haben ihn sofort. Die haben ihm sofort Dings gegeben, Kraft. Er hat sich gefreut darüber. Ja? Wenn du das einem Kafir sagst. Was redest du? Bist du wahnsinnig? Wo sind wir? Er traut seinen Ohren nicht. Ja? Und genau so sind auch die Munafikin, die sich zum Islam bekennen. Munafikin, die sich zum Islam bekennen. Okay? Und auch leider Gottes Muslime, die Juhal sind, das ist Jahil. Kennt sich nicht aus. Ja? Er kommt, Bruder, was sollen wir machen? Ich sage, nein, Habibi, nix. Ja? Verlass dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte Allah um Unterstützung. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht enttäuschen und auch nicht im Stich lassen. Ja, okay, Bruder, Dua, aber wir müssen noch. Du musst etwas machen, wenn du etwas machen kannst, nach Scharia. Ja? Wenn du etwas machen kannst, nach Scharia. Es gibt zum Beispiel Leute, sie leben in einem Kufferstaat, wollen aber die islamische Polizei spielen. Ist es erlaubt, dass du jetzt rausgehst, dass du den Leuten Alkohol verbietest, dass du Zigaretten verbietest, dass du den Leuten verbietest, dass sie sich anziehen, so oder so oder so? Darf man das? Nein, du lebst nicht in einem islamischen Staat. Aber er will, Habibi, das ist nicht deine Aufgabe. Allah hat dich damit nicht beauftragt. Ja? Deine Aufgabe ist, dass du eine gute Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala machst. Dass du eine gute Beziehung zu Allah machst. Ja? Und dass Allah dich beschützt von dem, wo? Von was? Von dieser Sache, in die diese Kuffar geraten sind. Ja? Deswegen das allererste, wenn du etwas auf der Straße siehst, einen Übel. Du siehst jemanden, der nimmt Drogen. Oder jemand ist betrunken. Oder irgendein Mädchen ist halbnackt auf der Straße. Oder irgendein anderer, keine Ahnung, Kafir. Das allererste, was dir einfällt, was du sagst, ist A'udhu billah, Alhamdulillah, Allah sei Dank, der mich vor dem bewahrt hat, was ihn getroffen hat. Das allererste. Ja? Aber Leute vergessen Allah. Und tun, die glauben, die sind etwas, ich bin irgendwas. Und dann, Allah vergisst sie. Allah vergisst niemanden, aber Allah subhanahu wa ta'ala beachtet ihn nicht mehr. Okay? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Nesullahe fenesiyahum. Sie haben Allah vergessen, dafür hat Allah sie vergessen. Das bedeutet nicht, Allah vergisst. Kann Allah etwas vergessen, wa yazen billah? Nein, das ist eine Metapher, das ist eine mangelhafte Eigenschaft, dass man vergisst. Allah vergisst nicht. Aber Allah behandelt dich so, ja? Allah hat dich, was? Verlässt, aber das, was haben wir vorhin gesagt? Allah beachtet dich nicht. Ja? Allah lässt dich. Allah verlässt dich, du kannst machen. Alleine, kannst du irgendwas alleine machen? Ja, du kannst nichts alleine machen. Allahumma stan. Kommen wir wieder zurück, inshallah ta'ala. Dann sagt Sheikh Hazimi, فَكُلُّ مَا يُعِينُ وَلَاتَ الْأُمُورِ عَلَى إِكَامَةِ الشَّرْعِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ. Jede Sache, die einem Herrscher oder einem Führer dabei helfen, die Scharia in Tat umzusetzen, ist deine Pflicht. Ja? All das, womit du ihm helfen kannst, ist deine Pflicht. Okay? Jetzt ist ein islamischer Staat, keine Ahnung, irgendwo dort, und du hast Islam angenommen irgendwo auf der anderen Seite. Ja? In Russland, in Polen, keine Ahnung, in Norwegen. Ja? Und du sagst, das ist ein islamischer Staat, der regiert nach Scharia. Der hat seine Grenzen. Er hat seinen Herrscher. Ha? Meine Pflicht ist, dort auszureisen. Mich zu retten und meine Religion und meine Familie zu retten vor dem Kufr. Und du kommst dorthin. Es stellt sich heraus, du bist ein Arzt. Ein sehr guter sogar. Und du kannst damit diesem Herrscher sehr viel helfen. Ja? Er braucht solche Leute unbedingt. Ja? Er braucht unbedingt solche Leute. Muslime sind allgemein bekannt für ihre Tapferkeit. Ja? Für ihre, dass sie große Herzen haben. Muslime, alle muslimischen Völker sind dafür bekannt, dass sie wirklich tapfere Löwen sind. Aber das ist nicht das, was man braucht. Nicht immer. Ja? Man braucht auch andere Sachen. An erster Stelle Ilm. Ja? Ilm, islamischer Ilm. Dann gibt es andere Sachen, die Ilm, wie zum Beispiel Medizin. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er braucht dich. Du kommst und sagst, Salas, ich bin ein Arzt, ich bin ein Professor, ich bin ein, keine Ahnung, ein Ingenieur, ich bin. Ich stehe zur Verfügung. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Ja? Wenn du helfen kannst dem Herrscher, ja, dass er seine Arbeit noch besser macht, dass die Qualität, die Lebensqualität der Bevölkerung, ja, besser wird, ist es deine Pflicht zu helfen. Ja? Weil der Herrscher ist verpflichtet für was? Für die Qualität des Lebens der Menschen, dass die Menschen alles haben. Guck, zum Beispiel, wenn ihr guckt in der Geschichte des Islams, die islamische Geschichte, was haben die muslimischen Herrscher gemacht? Ja? Die aufrechten, guten. Es gab auch leider schlechte Herrscher unter den Muslimen. Aber die Muslime haben ihnen trotzdem gehorcht. Weil ein Herrscher, auch wenn ein Salim ist, du hast einen islamischen Herrscher, er regiert nach Scharia. Aber er selber hat viele Fehler und macht viel Blödsinn. Ja? Ein Land mit einem Herrscher, auch wenn er ungerecht ist, ist besser als ein Land, das keinen Herrscher hat. Oder ein Herrscher, der Kafir ist. Ja? Ein Land mit einem Herrscher, auch wenn der Herrscher dir Probleme macht und er macht dich fertig, ja, ist besser als ein Land, in der Fauda ist. Was ist Fauda? Also Anarchie, es gibt keine, jeder macht, was er will. Ja? Gehst auf die Straße, wirst bis zu den Socken ausgezogen. Ja? Was ist das für ein Land? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, man braucht sich nicht wundern, wieso viele Muslime in den letzten 100 Jahren diese sogenannten muslimischen Länder verlassen haben und nach Westen gegangen sind, nach Europa. Sie haben ein besseres Leben gesucht. Ja? Sie haben ein besseres Leben gesucht für sich und für seine Familie. Was soll er machen? Was soll er machen? In Ägypten, ein Menschenleben zählt nichts. Ja? Außer du bist ein Polizist. Oder arbeitest wie die Regierung als Spion und spionierst deine Nachbarn, wer in der Früh zur Moschee geht und wer nicht in die Moschee geht. Ja? In Syrien das Gleiche. Dreimal hintereinander, man sieht dich, dass du zu Fajr gehst, am nächsten Tag schnappen sie dich. Ja? Es gibt einen Bruder hier, er hat studiert in Syrien vor dem Krieg. Ja? Er hat studiert dort Arabisch und islamische Wissenschaften. Sein Vater ist von hier gegangen, ihn zu besuchen ein paar Tage. Ja? Mit Bart. Das ist nicht normal, dass man Bart hat in Syrien. Okay? Das ist nicht normal mit Bart, dass Leute herumspazieren. Ja? Er sagt, wir sind auf der Straße gegangen, auf einmal ein Auto. Diese Kombiwagen. Zack. Leute kommen mit Masken, schnappen uns Sack auf Kopf. Ja? Mit Gewehren schmeißen uns rein und bringen uns weg in die Dunkelheit irgendwo hin. Ja? Zwei Leute mit Bart, mit breite Kleidung, halt solche Schalwar, solche breiten Hosen, was muslimische Kleidung ist, halt sofort. Ja. Tunesien. Allahu Akbar. Und jetzt wundern sie sich, in Tunesien ständig gibt es Probleme. In Libyen ständig gibt es Probleme, irgendwelche Gruppierungen, ist ja auch kein Wunder. Ja. Man unterdrückt jemanden, unterdrückt und dann, halas, er guckt nicht mehr, er macht Probleme. Eine Katze, du tust sie in die Ecke drängen. Ja? Hallo, sie kann ziemlich gefährlich werden, obwohl sie eine Katze ist. Ja? Obwohl sie eine kleine Katze ist, ein Kätzchen, kann ziemlich gefährlich werden, wenn man sie in die Ecke drängt. Ja? Ich habe letztens gehört, ihr wisst es sehr wahrscheinlich, ein Rottweiler traut sich nicht auf eine Katze loszugehen. Ja? Er geht auf sie und dann, vielleicht können sie irgendwie kommunizieren, keine Ahnung. Sie macht ihm klar, Halas, das ist jetzt die Grenze. Jetzt, ja. Und gestern habe ich eine lustige Geschichte gehört. ich habe es noch nicht überprüft. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht glaube, was man mir erzählt hat. Ja? Aber es war sehr lustig. Ja? Angeblich, Allah Ustad, angeblich gibt es eine Art, eine Sorte von Ameisen. Ja? Sie marschieren zu anderen Ameisen in Ameisenhügel und springen sich in die Luft. Und ich sage, nein, das gibt's nicht. Er sagt, oh ja, es gibt eine Sorte von Ameisen, die so etwas machen. Ich sage, ja, subhanallah, ja Rabbi, das gibt's auch. Aber ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat. Weil ich musste nachforschen und gucken, ob das wirklich wahr ist. Und da hat sich jemand einen Spaß erlaubt. Allahu Mustan. Allahu Mustan, Allahu Mustan. Und dann verdrehen sie alle diese, sie drehen das alles. Ja? Zum Beispiel diese Kommunisten in unserer Zeit. Kommunisten trauern sehr, sehr, auch die Kommunisten von Russland, wallahi, und die in Serbien und diesen kommunistischen Staaten, Ex-Kommunisten, aber ihre Herzen sind noch immer Kommunisten. Ja? Sie trauern zum Beispiel nach Gaddafi, Gaddafi, der in Libyen getötet wurde, okay? Das war ihr Freund. Oh, diese Bevölkerung, schau, wie sie jetzt leben. Sie haben nichts, der Staat ist kaputt, die werden nach Gaddafi trauern. Und sie werden sich wünschen, er werde wieder zurück und dies und dies. Solche lächerlichen Geschichten. Ja? Gaddafi hat den Islam verboten. Ja? Gaddafi hat gegen Islam gekämpft. Gaddafi hat sein eigenes Buch gemacht. Ja? Grünes Buch hat das genannt. Seine eigenen Gesetze hat er gemacht. Ja? Hat Ayat aus Koran gestrichen. Er sagt, so wie er redet. So hat Gaddafi geredet. Habt ihr gesehen mal im Fernsehen? Genau so. Man soll nicht Kul hu Allahu Ahad sagen. Man sagt Allahu Ahad. Ja? Hu Allahu Ahad. Ja? Man sagt nicht Kul a'udhu bi Rabbinas, sondern sagt a'udhu bi Rabbinas. Dieses Kul muss man löschen. Das war. Ja? Allahu Mustan. Ständig wird es Leute kommen, geben, die kommen und wollen uns beibringen, wie Beziehung zu einem Herrscher sein soll. Okay? Wir wissen ganz genau, wie die Beziehung zu einem Herrscher ist. Allah hat uns das klar und deutlich im Koran und Sunna beigebracht. Aber ein Herrscher, der gegen Islam kämpft, der Allahs Gesetze missachtet, im Sinne, dass er seine eigenen Gesetze macht, diese Sorte von Herrschern, es gibt nur ein Hukum. In unserem Fall, wir sind schwach. Das ist was? Al-Bara'a. Distanzierung. Halas. Ja? Und die Muslime, die Kraft haben, noch eine zweite. Al-Qital. Kampf gegen den Herrscher. Ja? In Syrien, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, haben das die Muslime bewiesen. Ja? Am Anfang konnten sie sich nur von ihm distanzieren. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Lekum din ukum wal yadin. Aber als sie stark wurden, haben sie auch ihre Stärke demonstriert und kämpfen jetzt gegen diesen Assad. Und die werden auch inshallah ta'ala mit Allahs Erlaubnis siegen. Bi'aunillahi tabaraka ta'ala, sie werden Assad besiegen inshallah ta'ala. Wenn sie nach Koran und Sunna machen und arbeiten, wenn sie nicht nach Koran und Sunna machen, dann wird es keinen Sieg geben. Das hat in der islamischen Geschichte 1430 Jahre, haben wir gesehen, die Muslime, wenn sie nicht gehorchen, werden sie verlieren. Die Geschichte von Uhud. Was war in Uhud? Ja? Der Prophet sagt den Sahaban, ihr bleibt auf diesem Hügel und verlasst diesen Posten nicht. Okay, Scharfschützen. Ihr verlasst den Posten. Auch wenn ihr seht, dass uns Vögel und wilde Tiere auseinanderreißen. Ja? Ihr verlasst euren Posten nicht. Ist das klar? Klar. Die Muslime am Anfang des Kampfes haben die Muschrikin zurückgedrängt. Haben sie besiegt. Und die Kuffar haben begonnen wegzurennen nach Mekka. Und haben ihr Hab und Gut zurückgelassen. Ja, ihre Waffen, ihre Frauen. Ja, sie haben sogar Frauen mitgenommen. Sie haben ihre Frauen mitgenommen. Die Frauen sind gekommen, haben dort getanzt und haben Duft geschlagen, haben gesungen. Wir sind Königinnen der Nacht. Derjenige, der mutig ist und tapfer ist, er kann uns haben und hin und her. Ja, haben die Armeen motiviert für den Kampf. Aber Muslime haben sie gleich am Anfang fertig gemacht. Ja, und die haben begonnen wegzulaufen. Was ist passiert? Die Frauen rennen den Berg rauf, haben ihre Röcke raufgezogen. Man hat ihre Beine gesehen. Sie wollen sich verstecken von den Muslimen. Als die Muslime, diese 50, die auf diesem Hügel waren, Der Prophet hat ihnen gesagt, nicht verlassen. Auch wenn wir alle getötet werden, ihr bleibt da vor dem Posten. Ja? Weil sie haben die Muslime davor bewahrt, dass sie nicht umzingelt werden von der Armee. Haben die ganze Zeit geschossen. Wenn die versuchen, ein Manöver, die haben auf sie Pfeile geschossen und haben sie zurückgedrängt. Sie konnten nicht die Muslime umzingeln. Sie konnten sich nur auf einer Stelle konzentrieren und da haben Muslime sie zurückgeschlagen. Als sie gesehen haben, Frauen, Ghanima, Kriegsbeute, haben sie ihren Posten verlassen und sind der Dunya hinterhergerannt. Khalid ibn Walid hat von Weitem ist er gestanden mit seinem mit seiner Kampfeinheit, die waren Kavallerie mit Pferden. Okay, Khalid ibn Walid war damals ein Muschrik, er war noch kein Muslim. Ja? Als er das gesehen hat von Weitem, was sich da abspielt, hat er sofort diese Gelegenheit genutzt. Die Muslime haben ihren Posten verlassen, also es gibt, die Muslime haben von der einen Seite keinen Schutz. Ja? Er hat sofort die Gelegenheit genutzt, hat die Muslime umzingelt von der anderen Seite. Ja? Die anderen Muschikin sind zurückgekommen und Muslime waren in einer Falle. Und dann haben sie 70 Muslime getötet. Ja. Wie kommt das? Wie konnte das passieren? Die haben nicht auf den Propheten gehört. Ja. Ihre Aufgabe war es nur, dass sie auf diesem Berg bleiben. Ja. Weil derjenige, der dem Propheten alaihi salatu wassalam, wer zuhört und macht, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, was wird mit ihm passieren? Er wird sicher siegen. Er wird sicher gewinnen. Aber derjenige, der dem Propheten nicht gehorcht und auf seine eigene Art und Weise das machen möchte, der Prophet verlangt von dir, dass du so machst und so und so und so und so und dass du das verlässt und das verlässt und das verlässt und das verlässt. Ja? Wer so handelt, er ist der Sieger. Und der sich davor abwendet und es auf seine eigene Art und Weise machen will, was wird mit ihm passieren? Er wird verlieren. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Muslime in Syrien jetzt, inshallah ta'ala, wenn sie nach Koran und Sunna handeln, wenn sie Scharia befolgen, wenn sie die vier Mezheb befolgen in Fiqh, Mezheb Hanafi und Hanbali und Maliki und Shafi'i und andere Mezahib, wenn sie befolgen, inshallah ta'ala, werden sie gewinnen. Aber wenn sie das nicht befolgen, sondern sie wollen irgendwelche internationalen Gesetze, sie wollen sich an die neue Weltordnung wollen mitmachen. Ja? Sie wollen das Gesetz von Umm al-Mutahida, Vereinigte Nationen. Sie wollen Demokratie. Sie wollen irgendeine andere Form von Säkularismus und Laizismus. Sie werden verlieren und sie werden die Verlierer sein. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Daran zweifle ich nicht. Ja? Wenn sie auf die Falle reinfallen, Demokratie, wir wollen auf dem... Nein, das gibt's nicht. Wenn das geklappt hätte, hätte der Prophet nicht mehr das gemacht. Ja? Aber das klappt nicht. Das klappt nicht. Ja? Die Feinde Allahs werden dich nicht in Ruhe lassen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. وَلَنْ يَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَتَهُمْ. Sie werden niemals mit dir zufrieden sein, die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du nicht ihre Mille folgst. Bis du nicht ihre Religion, ihren Weg, bis du das nicht komplett folgst. Erst dann sind sie mit dir zufrieden. Ja? Subhanallah, subhanallah. Zum Beispiel, schaut euch in den Zeitungen, okay? Ja, in den Zeitungen. In letzter Zeit ständig redet man irgendwie, versucht man Erdogan für negativ zu erklären. In den europäischen Zeitungen. Obwohl Erdogan, das ist schon Erdogan, miskin. Ja? Er ist zu radikal. Ja, konservativ. Ja, er hat jetzt erlaubt, dass die Frauen Kopftücher tragen dürfen. Unglaublich. Ich lese auf seinem Forum diese Nachricht, Erdogan erlaubt Kopftücher. Die schreiben, er will Türkei wieder in Mittelalter zurückschicken. Ja. Erdogan, so wie er ist er schlecht für die. Ja. Und was ist mit jemandem, der wirklich Koran und Sunna befolgt? Ja. Was würden Sie sagen, wenn anstelle von Erdogan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen würde? Was würden Sie in Ihren Zeitungen schreiben? Was denkt ihr? Ja? Wallen ihr danke. Allah sagt das zum Propheten. Sie werden mit dir niemals zufrieden sein. Niemals. Bis du nicht ihrer Religion folgst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allahumustan. Mursi hat alles gemacht, was sie von ihm verlangt haben. Er ist sogar nach Deutschland zu Merkel gefahren, zu Ferkel. Er ist zu Ferkel gegangen und mit ihr irgendwas, so diese Munafik-Spiel zu spielen. Sie haben ihn alle im Stich gelassen. Ja. Alle haben ihn im Stich gelassen. Amerikanischer, dieser Minister, fährt zu Sisi und gratuliert ihm und unterstützt ihn bei dieser Sache und dass das gut ist. Ja. Weil Morsi pro-islamisch ist, auch wenn das 10% sind oder 30%, mehr oder weniger. Aber Allah will nicht von dir 10% Gehorsamkeit. Ja? Will Allah von dir 10% Gehorsamkeit? Nein, Allah will die absolute Gehorsamkeit. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich und euch zu den macht, die gehorsam sind, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber unseren Propheten. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum.